hast gesagt, alles wär klar, ich müsste dich nur finden. Und dann wärst du für mich da. Du hast gesagt, nähm ich Flügel der Morgenröte und bliebe ich am äußersten Meer. Du hast gesagt, dass es auch dann noch einen Weg für mich gäbe. Und dann hast du noch gesagt, dass das in Ordnung wär. Das hast du alles so gesagt, sag nicht, du weißt es nicht mehr. Bring mich vom Weg ab, ich hab mich auf den Weg gemacht, doch am Ziel bin ich noch nicht. Bring mich vom Weg ab, es ist so dunkel in der Nacht, mach mir bitte etwas Licht. Bring mich vom Weg ab, du weißt, wo du mich findest, ich bin am äußersten Meer. Bring mich vom Weg ab und zeig mir eine Richtung, es ist gerade ein bisschen schwer. Du hast gesagt, du würdest mit mir gehen, vergib mir, wenn ich frage, wie darf ich das verstehen? Du hast gesagt, dass du immer weißt, welchen Weg ich gerade gehe und dass du meine Gedanken verstehst. Das hast du gesagt. Bring mich vom Weg ab, ich bin die ganze Zeit gerannt und möchte irgendwo hin. Bring mich vom Weg ab, ich komme bald schon an und weiß noch nicht, warum ich losgelaufen bin. Bring mich vom Weg ab, du weißt, wo du mich findest, ich bin am äußersten Meer. Bring mich vom Weg ab und zeig mir einen anderen, komm endlich her. Was du eigentlich meinst? Herr Weg.